Okay, genau. Und auf diese Weise weckt ihr die Toten auf. Ich frage mich, wie viele Videos ich damit verkaufen könnte. Was haben sie nur weggelassen? Für diejenigen, die uns zuschauen, wir sind gerade vom Mittagessen gekommen und auf diese Weise bringt man die Leute zum Einschlafen. Aber hier ist eine Frage. In Apostelgeschichte 3 wird davon gesprochen, wie Petrus einen Lahmen geheilt hat, an dem Jesus aber vorher vermutlich hunderte Male vorbeigegangen ist. Warum hat nicht Jesus ihn geheilt? Zunächst ist das reine Spekulation. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Jesus an ihm vorbeigegangen wäre. Dort steht zwar, dass der Lahme täglich an den Tempeleingang gelegt wurde. Aber wenn du je in einer Menschenmenge warst, dann bist du auch leicht an einem bestimmten Menschen hunderte Male vorbeigelaufen und hast ihn nie gesehen. Mir ist es auch schon passiert. Für mich zeigt diese Textstelle einfach, was die Taufe im Heiligen Geist bei Menschen tut. Denn der Lahme erwartete keine Heilung, sondern er wollte Geld. Er erwartete nicht, geheilt zu werden. Auch als er mit Petrus und Johannes sprach, ging es nicht um Heilung. Er bat sie um Geld. Aber Petrus sagte zu ihm, ich habe keins, aber was ich habe, das gebe ich dir. Er fragt den Bettler noch nicht mal, ob er geheilt werden will. Er fragt ihn auch nicht, ob er für ihn beten darf. Nichts davon. Er sagt, was ich habe, gebe ich dir. Hier ist es. Ich kenne keine andere Schriftstelle, die noch mehr Traditionen und Ansichten über Heilung zerstört, als dieser Absatz in der Apostelgeschichte. Schau dir einfach alle Details genau an, wie sie unseren abergläubischen Ansichten über Heilung widersprechen. Es ist erstaunlich. Und als später alle Umstehenden zu Petrus laufen und sich wundern, sagt er, warum staunt ihr darüber? Warum schaut ihr auf uns, als ob es unsere Kraft oder unsere Frömmigkeit gewesen sei, die diesen Menschen laufen gemacht hat? Mit anderen Worten, wir haben nicht heilig genug gelebt. Wir haben keine spezielle Salbung oder etwas anderes. Es war der Name Jesu und der Glaube in diesen Namen. Das zerstört alle menschlichen Traditionen, die es zu unserer besonderen Leistung machen wollen. Das war es nicht. Petrus hat ihn angeschaut, dachte sich, das hier ist ein erstklassiger Anwärter. Dieser Mann braucht Heilung. Und er setzte ihn frei. Okay, schlagt bitte euer Handbuch auf. Wir waren auf Seite 50. Wir haben schließlich herausgefunden, was das Geheimnis ist. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt wissen wir, was das Geheimnis ist. Und wir verstehen, wie wichtig es war, dass Gott es für Generationen geheim gehalten hat. Das ist die verborgene Botschaft. Und nachdem Jesus gekreuzigt und wieder auferstanden war, hat Gott sie schließlich durch Paulus offenbart. Denn jetzt konnte der Feind nichts mehr dagegen machen. Jetzt konnte Paulus darüber sprechen. Jetzt konnte Paulus uns das Geheimnis erklären. Jetzt verstehen wir, was geschehen ist. Wir wissen, dass wir neu geboren wurden. Wir wissen, dass Christus in uns lebt und dass er in uns Gestalt annehmen soll. Wir wissen, dass Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in uns ist. Und von jetzt an geht es nur noch darum, herauszufinden, was das praktisch für uns bedeutet. Was hat Christus mit sich gebracht? Was bedeutet es, dass er in uns lebt? Das Wort Gottes sagt, weil wir Jesus haben, haben wir das Leben. Auch Jesus selbst sagte, ich bin gekommen, damit ihr überfließendes Leben habt. Wir wissen also, Gott will überfließendes Leben und er will, dass wir es haben. Und ich will euch noch weitere Konsequenzen vorlesen. Vor einigen Jahren schrieb Kenneth Hagin ein kleines Büchlein mit dem Titel »In ihm«. Ein hervorragendes Buch. Und wenn ihr nur ein Buch neben der Bibel besitzen dürftet, das wäre es. Dort stehen nur Schriftstellen, die darüber sprechen, was es bedeutet, dass Christus in uns ist, was er für dich getan hat, was er in dir getan hat, was er in dir tut, was er durch dich tun will. Und wenn ihr so ein Buch lest, dann schlagt die Schriftstellen nach, studiert sie, analysiert sie, nehmt euch die Zeit und schaut euch jedes Wort an. Es ist besser, einen Vers gut zu kennen, als viele Verse nur oberflächlich. Nur die Verse, die ihr gut kennt und die ihr versteht, nützen euch. Es sind die Verse, die ihr kennt und versteht, die euch der Feind nicht mehr wegnehmen kann. Wir schauen uns jetzt ein paar in ihm, in Jesus Verse an. Im Kolosserbrief Kapitel 2 steht Folgendes. Wir beginnen mit Vers 1. Well, might as well start again at one, just because of what we thought, we didn't want to forget about it going on. Paulus schreibt, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe, um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Unterstreicht Geheimnis. Das ist Christus, in dem alle Schätze, wo sind sie? In Christus. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Hört ihr das? Und das Wort alle bedeutet alle. Christus, in dem alle Schätze. Ihr bemerkt das Wort Schätze. Es gibt bestimmte Filme oder Arten von Filmen, die ich mag. Und darunter ist der Film Das Vermächtnis der Tempelritter. Habt ihr den gesehen? Erstaunlich, was sie dafür alles auf die Beine gestellt haben. Er war gut gemacht. In dem Film geht es um Schätze. Und die Parallele ist, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und des Wissens sind. Jede Weisheit und alles Wissen ist in Christus. Versteht ihr? Alles, was wir als Wissen ansehen und jede Weisheit, die wir als Weisheit ansehen, ist in Christus. Und das Beste ist, Christus ist in dir. Also gibt es keine Weisheit und kein Wissen, das dir nicht zur Verfügung steht. Denn Christus ist in dir. Du musst nur wissen, wie du es von ihm erhalten kannst. Dazu will ich Folgendes sagen. Es gibt also kein Wissen und keine Weisheit, die du nicht schon in gewissem Sinne hast. Viele Christen sagen, das kann ich nicht glauben. Aber kannst du dann auch Johannes nicht glauben, der im ersten Johannesbrief schreibt? Ihr habt alle das Wissen. Genau das schreibt er. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch geschrieben, weil ihr die Wahrheit kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Alle Dinge. Er sagt, er lehrt euch alle Dinge. Und warum wisst ihr alles? Weil der, der in euch lebt, alles weiß. Ihr wisst nur nicht, dass ihr alle Dinge wisst. Es sei denn, du bist ein Teenager. Denn ein Teenager weiß, dass er alles weiß. Das ist auf jeden Fall näher dran am Kindsein. Ich möchte euch hier einfach aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen, wie die Bibel sich selbst bestätigt. Paulus schreibt ebenfalls, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Welches irdene Gefäß? Dieses. Um welchen Schatz geht es hier? In Christus sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Er ist der Schatz, der in uns ist. Und der Vater ist in uns und der Geist ist in uns. Und weil der Geist in uns ist, kann er uns lehren. Und durch ihn haben wir Zugang mit Kühnheit. Das alles ist in uns. Wir müssen es nur noch, wenn wir es brauchen, zum Vorschein bringen. Da versagen wir häufig. Und der Grund dafür ist gewöhnlich, dass du zu dir selbst weniger Vertrauen hast, als Gott es tut. Vielleicht überlegst du dir etwas, aber du handelst nicht danach. Und erst, wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, so spricht der Herr, und dann sagt er dir genau das, was du schon gefühlt hast, dann sagst du, Ehre sei Gott, und dann handelst du erst danach. Und genauso könnte Gott auch direkt zu dieser Person sprechen und ihr etwas sagen. Und sie hätte genau das gleiche Problem, es zu glauben. Aber Gott sagt es vielleicht zu dir. Du gibst es dann weiter an deinen Bruder, sodass der darauf handeln kann. Aber wo ist da der Unterschied? Es sind zwei Menschen, die beide von Gott für den anderen hören, aber es ablehnen, für sich selbst zu hören. Irgendwann solltest du anfangen, Gott zu vertrauen und glauben, dass er tatsächlich zu dir spricht. Er kann dir Dinge in Erinnerung rufen, denn er hat gesagt, dass er das tun wird. Irgendwann musst du einfach einen mutigen Schritt tun und anfangen, Gott zu vertrauen und vielleicht ein Wagnis eingehen. Und wenn du im Gottvertrauen handelst, dann, glaub mir, ist das Ergebnis nicht vom Zufall abhängig, sondern nur von seinem Wort. Und damit ist es so gut wie erledigt. Paulus schreibt weiter, Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Hier stoppe ich mal. Ich habe euch zu Beginn schon gesagt, dass wir keine Chance haben, das alles vollständig zu besprechen. Paulus hat sein ganzes Leben gebraucht, um es zu predigen. Er hat seinen Wettlauf beendet, aber ich bin mir nicht sicher, ob er von allen Kostbarkeiten geschrieben hat, auf die er gestoßen ist. Aber er hat uns gezeigt, wie man sie finden kann. Was wir lesen werden, ist, dass Paulus uns erklärt, wer wir jetzt sind, was wir jetzt haben und was Christus in uns getan hat. Aber wenn du aufmerksam das Wort Gottes liest, wirst du feststellen, wie Paulus gehandelt hat, weil er wusste, dass Jesus Christus in ihm lebt. Es war nicht, weil er ein Apostel war oder weil er diese Gabe oder jene hatte, sondern weil Christus in ihm lebte. Das möchte ich gerne für euch sichtbar machen. Ihr werdet es an vielen Stellen bemerken. In Vers 4 schreibt er, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Er spricht davon, dass du die Schätze aller Weisheit und alles Wissens in Christus in dir hast. Davon, dass der Heilige Geist in dir lebt und dich diese Dinge lehren kann. Und deswegen sollst du dich nicht zum Narren halten lassen oder dich irreleiten lassen durch verführerische Worte menschlicher Weisheit. Anscheinend wusste er also, was in den Gemeinden vorgeht, auch dort in Kolossae. Er wusste von der Häresie, gegen die sie damals kämpften. Erstaunlich ist die Wortwahl, die Paulus benutzt. Er sagt, obwohl ich im Fleisch abwesend bin, bin ich doch im Geist anwesend. Er ist nicht körperlich anwesend, aber er ist im Geist anwesend. Und wir überlesen das leicht. Oder wir deuten es durch unseren Erfahrungsbereich. Aber haben wir schon genug Erfahrungen gemacht? Nein, wir sollten durch die Augen der Person, die es gesagt hat, auf diese Sache schauen, anstatt unsere Weltsicht zugrunde zu legen, was wir in der Regel tun. Wir lesen, ich bin im Geiste bei euch. Und wir denken, ja, ich weiß, was das bedeutet, denn ich habe Leute diesen Ausdruck schon oft benutzen gehört. Oh, ich kann leider nicht mit euch zum Evangelisieren kommen, aber ich werde im Geiste bei euch sein. Das kommt dann so leicht über die Lippen. Gemeint ist, ich denke an euch. Und die meisten, die so etwas sagen, wollen damit ausdrücken, ich finde es gut, was ihr macht. Ich stehe voll dahinter. Aber das ist auch alles, was sie damit sagen wollen. Stimmt's? Aber Paulus kannte diese Redewendung nicht. Paulus sagt hier sehr deutlich, obwohl ich nicht körperlich anwesend bei euch bin, bin ich aber im Geist unter euch. Und hört zu, um das zu beweisen, sagt er, ich freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Ich sehe es. Ich bin nicht körperlich bei euch, aber im Geist. Und ich freue mich an dem, was bei euch passiert. Ich schaue euch im Geist zu. Er spricht darüber, dass er durch den Geist in der Lage ist, auf die Versammlung zu schauen und zu sehen, was dort passiert. Als ich diese Verse das erste Mal las, dachte ich mir, okay, ich verstehe. Aber der Grund, warum ich darüber spreche, ist der, dass ich niemand anderen darüber sprechen hörte. Und das ist bei wenigstens 90% von dem, was ich predige, der Fall. Ich habe es nie bei jemand anderem gehört. Wenn ich Erkenntnisse von jemand anderem weitergebe, nenne ich auch seinen Namen dazu. Kenneth Hagin sagte dies, Dr. Summerall sagte jenes. Wenn ich es bei irgendjemand höre, nenne ich auch seinen Namen dazu. Wenn ich euch also keinen Namen nenne, dann liegt es daran, dass ich es von niemand anderem gehört habe. So wie ich es sage, ist es mir eingefallen. Manchmal hört ihr etwas zum ersten Mal und ich genauso. Aber ich habe gelernt, Gott genug zu vertrauen, um es auszusprechen. Nachdem ich es ausgesprochen habe, überlege ich, ob es schriftgemäß ist. Und wenn ja, denke ich mir, okay. Das gibt einem kein hohes Maß an Sicherheit, aber es lehrt einen, Gott zu vertrauen. Aber als ich das erste Mal von etwas Ähnlichem hörte, erinnerte ich mich an etwas, was ich bei John Lake gelesen hatte. Denn sie nannten die Frau von John Lake die Frau, die betet. Sie kamen zu ihrem Haus und wollten von ihr Gebet. Sie war als Frau des Gebets bekannt. John Lake nannten sie anders. Und man muss wissen, dass dies in Südafrika im frühen 19. Jahrhundert passierte. Man hatte damals eine andere Art, auf Leute zu schauen oder über Leute zu sprechen. Und während also John Lakes Frau die Frau, die betet, genannt wurde, nannten sie John Lake den Pastor, der sieht. John Lake hatte damals Hunderte von Gemeinden gegründet. Und wenn er auf Reisen war und sich eine schwierige Situation für eine Gemeinde ergab, schrieben sie ihm und erklärten ihm das Problem. John Lake würde dann bei einem Spaziergang über das Problem in Zungen beten und die Zungenrede später interpretieren. Aber während er ging und betete, konnte er häufig diese Gemeinde sehen. Er konnte sehen, was dort passierte. Und während sie ihm von dem Problem schrieben, zum Beispiel ein Gemeindemitglied, mit dem sie Probleme hatten, und sie wussten nicht, woher das Problem rührte, John Lake konnte die ganze Situation sehen und er schrieb ihnen zurück, euer Problem ist nicht dieser Bruder, sondern euer Problem ist ein anderer Bruder, der ihm Dinge zuflüstert. Dieser Mann ist das Problem. Ihr müsst ihn aus der Gemeinde ausschließen. Denn sonst wird er die ganze Gemeinde mit seiner falschen Lehre infizieren. John Lake wusste das durch den Geist Gottes. Er konnte die Gemeinde und ihre Ordnung sehen, ähnlich wie es Paulus geschrieben hat. Als ich von dieser Sache bei John Lake las, fiel mir die Stelle im Kolosserbrief ein. Und ich dachte, das also war es, was Paulus tat. Er konnte tatsächlich sehen, was passiert. Lasst mich diese Interpretation begründen. Paulus schreibt, ich sehe eure Ordnung, obwohl ich nicht anwesend bin. Wenn du nicht anwesend bist, kannst du nur durch den Geist sehen, was passiert. Und Paulus war nicht anwesend. Okay, hört genau zu. In unserem Heilungsseminar, wo wir über göttliche Heilung sprechen, sprechen wir auch über Geistesgaben. Aber wir betonen die Gaben nicht besonders. Und auch Paulus betonte die Gaben nicht besonders. Er hat ungefähr 13 oder 14 Bücher im Neuen Testament geschrieben. Nur in einer Handvoll von ihnen spricht er über Geistesgaben. Im 1. Korintherbrief 12 am ausführlichsten. Und das zu einer Gemeinde, die er als sehr fleischlich bezeichnet. Anscheinend brauchten sie die meiste Hilfe. Er sprach nie detailliert über Gaben. Im 1. Korintherbrief, der eigentlich der 2. Korintherbrief ist, und der 2. Korintherbrief ist eigentlich der 3. Korintherbrief. Denn die Korinther hatten einen Brief an ihn geschrieben, in dem sie vermutlich über Gemeindemitglieder sprachen, die in den Versammlungen in Zungen redeten, und sie wussten nicht, was sie damit machen sollten. Zusätzlich gab es noch andere Leute, die dieses Kauderwelsch interpretieren konnten. Und dann passierten noch viele andere Dinge. Die Versammlungen gerieten allmählich in Unordnung. Denn es gab Leute, die alle gleichzeitig in Zungen sprachen. Andere versuchten, prophetische Worte weiterzugeben. Die übrigen wussten nicht, wo ihnen der Kopf stand und fragten sich, ob das Ganze überhaupt von Gott kam. Und Paulus schrieb zurück, doch, es kommt von Gott. Aber es gibt einen richtigen und guten Weg, das zu tun, und das macht ihr gerade nicht. Alles sollte nüchtern und in guter Ordnung geschehen. Wenn jemand in Zungen spricht, dann sollte es einen Ausleger geben. Es bedeutet, dass ihr vorher wissen müsst, wer von euch eine Sprache auslegen kann, bevor ihr eine Zungenrede der Gemeinde mitteilt. Also Gott kommt nicht mit seiner Kraft in eine Gemeinde und wirft alles durcheinander. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten mit ihm zusammen, stimmt's? Er arbeitet mit uns. Es soll nüchtern geschehen, es soll nacheinander geschehen. Vielleicht gibt er jemandem eine Zungenrede. Derjenige soll sich umschauen und wenn er einen Bruder sieht, der Zungen interpretieren kann, dann kann er die Botschaft weitergeben. Oder jemand anders bekommt die Interpretation der Botschaft. Paulus antwortete also auf ihre Fragen. Er schrieb ihnen zurück, erklärte ihnen genau, was passierte und dass sie sich keine Sorgen machen brauchten. Dass es derselbe Geist ist. Auch wenn Unterschiedliches passiert, es ist derselbe Herr. Macht euch keine Sorgen, regt euch nicht auf. Es ist alles in Ordnung. Er erklärte ihnen auch die Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Gaben, es gibt unterschiedliche Werke und andere Verschiedenartigkeiten. All das erklärte er in einem Kapitel. Er ging nicht zu sehr ins Detail. Denn die Erfahrung, Erfahrung ist häufig der beste Lehrer. Gib Menschen Leitsätze und dann lass sie innerhalb dieser Leitsätze Erfahrungen machen. So ging Paulus vor. Als ich das las, stolperte ich auch darüber, dass Paulus sehen konnte, was bei ihnen passiert. Und ich habe deswegen nicht so viel zu Gaben gesagt, weil ich denke, dass wir im Neuen Testament erkennen können, dass Gaben für Situationen gedacht sind, wenn du nicht genau weißt, was du machen sollst. Sie gehören mehr in deine Kindheitserfahrung mit dem Geist. Jesus lebte in der Fülle des Geistes. Er wirkte nicht unbedingt in Geistesgaben, weil er es nicht brauchte. Eine Geistesgabe ist wie ein Kraftausbruch der Kraft oder des Geistes Gottes. Jesus wirkte nicht in Ausbrüchen, er wirkte in der Fülle. Denn in der Fülle handeln bedeutet, dass die Kraft des Geistes immer wieder wirkt. Wenn du diese wiederholten Kraftausbrüche zusammensetzt, hast du die Fülle des Geistes Gottes. Wenn Menschen also eine Gabe des Geistes weitergeben, ist es ein einzelnes Hervorbrechen der Kraft. Aber wenn ein Mensch ständig in der Fülle des Geistes handelt, siehst du keine einzelnen Ausbrüche. Es erscheint natürlicher und erregt nicht so viel Aufmerksamkeit. Am Anfang also wirkt es sehr übernatürlich und zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber wenn du im Benutzen dieser Gabe reifer wirst, wirst du viel weniger Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Man könnte sagen, wenn du noch unreif bist, legst du viel Aufmerksamkeit auf die Gabe. Wenn du dann reifer wirst, liegt deine Aufmerksamkeit auf dem Menschen, der Hilfe braucht. Nicht, oh, schaut alle diese Gabe an, die ich bekommen habe, sondern hier ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Und alle Ressourcen des Himmels sind da, um zu helfen. Deine Aufmerksamkeit liegt auf dieser Person. Jesus selbst, niemand anders. Er ist unser Vorbild. Er ist das Haupt des Königreichs. Gibt es irgendjemanden, der größer ist als er? Nein, natürlich nicht. Aber da sehen wir ihn, wie er sich Zeit nimmt, um vor einem samaritischen Dorf mit einer Frau zu sprechen. Mit einer Frau, mit der sonst niemand sprechen will, besonders kein Jude. Er setzt sich hin, sie kommt zu ihm, ihr kennt die Geschichte. Er lässt sich von ihr zu trinken geben. Sie ist schockiert, dass er sogar mit ihr redet. Dann sagt er, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, würdest du mich bitten. Wir wissen nicht, ob er überhaupt etwas getrunken hat. Vielleicht hat er das nur als Anlass benutzt, um mit der Frau zu sprechen. Ein guter Weg, ein Gespräch zu beginnen, ist, jemanden um Hilfe zu bitten. Du hast seine Aufmerksamkeit und kannst mit diesem Menschen sprechen. Er sagt zu ihr, geh und hol deinen Ehemann. Ich denke, dass der Heilige Geist danach gesagt hat, dass sie 5 Ehemänner gehabt hatte. Vielleicht hat er das zu ihm gesagt, vielleicht auch nicht. Aber Jesus wandelte in der Fülle des Geistes. Und sie antwortete ihm, ich habe keinen Ehemann. Und ich habe Leute gehört, die sagten, das war eine Geistesgabe, es war ein Wort der Erkenntnis. Jesus sagt hier nichts über eine Geistesgabe. Er war einfach er selbst. Er war in der Fülle des Geistes. Was immer er brauchte, kam an die Oberfläche. Wir würden es heute als Wort der Weisheit kategorisieren. Aber für ihn war es einfach etwas, was er wusste. Denn in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Gott hat ihm das nicht extra bringen müssen. Es kam einfach aus ihm heraus. Er wusste es einfach. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, was ich euch hier in dieser Vortragsreihe zu zeigen versuche. Wir wachsen und während des Wachstums wird es Ausbrüche der Kraft Gottes geben, die Geistesgaben. Häufig merkst du, wenn es aufhört, eine Gabe zu sein und du beginnst, in der Fülle des Geistes zu wandeln. Die Geistesgaben sollen dir helfen, wenn du nicht genau weißt, was du tun sollst oder wie du es tun sollst. Oder du das Gefühl hast, nicht vollständig vorbereitet zu sein. Aber wenn du reifer wirst, sollten die Ausbrüche weniger werden, während du von den einzelnen Gaben zur Fülle des Geistes gelangst. Ich meine, es ist immer der Heilige Geist, der die Gaben gibt. Der Unterschied besteht darin, wie du darin lebst. Der Hauptunterschied besteht darin, welcher Aufmerksamkeit die Wirkung hervorruft. Häufig wird der Gabe größere Aufmerksamkeit geschenkt als dem Menschen, der Hilfe braucht. Über Geistesgaben spricht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und wovon handelt das nächste Kapitel? Liebe. Paulus schreibt am Anfang, und einen noch viel besseren Weg zeige ich euch. Und was ist dieser viel bessere Weg? Liebe. Aber es geht hier nicht darum, er redet nicht davon, dass wir uns eine Blume ins Haar stecken, Kumbaya singen und von Liebe säuseln. Nein, er sagt, hört zu, die Geistesgaben sind fantastisch, aber wenn ihr wirklich darin wirken wollt, konzentriert euch nicht auf die Geistesgaben. Das ist meine Gabe. Welche Gabe hast du denn? Meine Gaben sind besser als deine. Ich habe eine größere Gabe. Passiert das nicht häufig in der Gemeinde? Wir vergleichen unsere Gaben. Woran wir denken müssen? Gaben werden uns gegeben. Früchte müssen wachsen. Und Früchte sind wichtiger als Gaben. Stimmt's? Wenn jemand Hilfe braucht, ist eine Gabe des Geistes natürlich eine ganz wichtige Sache. Wir betonen in dieser Situation dann sehr die Gabe und achten daneben kaum auf die Frucht. Jesus sagte allerdings, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Die Kirche hat häufig daraus das Gegenteil gemacht. Wir schätzen Leute nach ihren Gaben ein und nicht nach ihren Früchten. Wenn du auf Gaben Wert legst, anstatt auf Früchte, kannst du eine gute Show machen. Aber vielleicht stellst du Leute in den Mittelpunkt, die besser nicht sprechen sollten. Nur weil sie in einer Geistesgabe wirken, stellen wir sie auf einen Sockel. Und wir lassen uns viel bieten, wenn uns jemand eine Geistesgabe zeigen kann. Und du kannst die Gabe annehmen und dich durch sie segnen lassen. Lass dich durch sie heilen. Aber tu eins nicht. Folge ihnen nicht, denn sie bringen keine gute Frucht. William Branham gehörte zu dieser Gruppe. Er hatte eine erstaunliche Gabe, aber seiner Lehre wirst du nicht folgen wollen. Stimmt's? Es gab bei ihm keine Frucht. Er wirkte in verschiedenen Geistesgaben und hatte dabei viel Erfolg. Damals versuchte Gordon Lindsay, ihn zu warnen. Er sagte ihm, hör auf zu lehren, du tust nichts Gutes damit. Du bringst alles durcheinander. Aber Branham sagte, nein, ich mag es zu lehren. Wir dürfen die Geistesgaben nicht auf Kosten der Frucht betonen. Die Gaben sollen uns einfach helfen, und es ist egal, aus welcher Quelle sie kommen. Sie sollen einfach helfen. Paulus sagt uns, dass Geistesgaben gut sind, wie sie funktionieren und wie sie durch den Geist Gottes gewirkt werden. Aber er redet von einem noch besseren Weg. Anstatt dass wir in einzelnen Kraftwirkungen leben, sollen wir besser in Liebe handeln. Denn Gott ist Liebe. Und möchtest du lieber in Gaben wirken oder in der Liebe Gottes? Es ist besser, in der Liebe Gottes zu wirken. Es ist wie, und ich verwende jetzt ein Beispiel, was ihr hoffentlich nicht später gegen mich verwenden werdet. Es ist wie, hier ist eine große Platte leckeres Gemüse. Und auf der anderen Seite hast du einen leckeren Nusskuchen. Was willst du haben? Einem Kind brauchen wir diese Frage nicht zu stellen. Es will den Nusskuchen. Und ich sehe es genauso. Einem Kind stellt man diese Frage nicht, stimmt's? Wenn du eine Menge Energie auf einmal willst, dann isst du den Kuchen. Aber wenn du dauerhafte Energie haben willst, dann wirst du wahrscheinlich zu dem Gemüse tendieren. Oder Nahrungsergänzungsmittel. Ich halte es mit Nahrungsergänzung. Und wenn ich heute aufhöre, Cola zu trinken, wäre ich schon bei der Atkins-Diät. Stellt euch das vor, einfach nur Fleisch. Vielleicht die Kartoffeln auch noch weglassen, das reicht dann aber. Wie ich schon mal sagte, ihr seid diejenigen, die bei mir um Heilung anstehen, nicht ich bei euch. Zurück zum Thema. Ihr lenkt mich ab. Du kannst natürlich auch in Geistesgaben wirken, aber du kannst dich auch von 1. Korinther 12 wegbewegen und dem besseren Weg folgen, wie Paulus sagt, der Liebe Gottes. Wenn du nur in einer Geistesgabe wirken kannst, kannst du nicht jedem helfen. Jemand sagt zu dir, ich brauche keine Heilung, ich brauche Wegweisung. Ach, tut mir leid, ich kann Leute nur heilen. Ich habe nur die Gabe der Heilung. Du musst jemand anderen finden. Aber ganz anders, wenn du in Liebe handelst. Was brauchst du? Ich brauche Wegweisung. Oh, kein Problem. Glücklicherweise ist in mir derjenige, in dem alle Schätze der Weisheit und des Wissens sind. Wenn du also Wegweisung brauchst, dann brauchst du Weisheit und da kann ich dir helfen. Dann lass die Liebe Gottes aus dir fließen. Und wenn die Liebe aus dir fließt, dann kann Gott wirken. Alle Gaben kommen von Gott, also kann jede Gabe aus der Liebe herauswirken. Hört zu, ich lehne die Geistesgaben nicht ab. Versteht mich richtig. Ich will die Gaben nicht schlecht machen. Paulus sagt ja auch, eifert nach Geistesgaben. Sondern ich sage nur, wie auch Paulus es schreibt, ich zeige euch einen noch besseren Weg. Es ist ein noch besserer Weg. Die Gaben des Geistes sind großartig. Und wenn du in der Liebe handelst, wirst du diese Geistesgaben auch sehen. Denn Gott handelt und die Gaben kommen von ihm. Aber verherrlicht nicht die Gaben. Denn wenn ihr das tut, seid ihr bald dabei, bestimmte Menschen zu verherrlichen, die in der Gabe wirken. Aber wenn du in Liebe handelst, dann wird Gott verherrlicht und ein Mensch bekommt Hilfe. Dann steht der Mensch, der die Hilfe braucht, im Mittelpunkt und nicht derjenige mit der Gabe. Versteht ihr? Jesus hat sich immer auf den Menschen konzentriert, der die Hilfe brauchte. Und in den anderen Fällen hat er sich mit denen beschäftigt, die anderen hätten helfen sollen, aber es nicht getan haben. Wie zum Beispiel die Pharisäer und ähnliche Leute. Jesus sagte uns, die Felder sind jetzt reif zur Ernte. Sagt ihr, ihr habt noch 3 Monate? Nein, ich sage euch, die Felder sind jetzt schon reif. Er hat nie die Erntehelfer kritisiert. Er sagte nur, Leute, bald ist Ernte, seid bereit. Verbringt eure Zeit mit Beten und Fasten, denn die Ernte kommt. Aber hört auf, über euch selbst nachzudenken, denn die Ernte ist reif. Vertraut Gott, dass er durch euch wirkt. Geht nach draußen in das Erntefeld. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Du wirst nie fertig sein. Du wirst niemals fertig sein, versteht ihr? Wie lange musst du die Bibel lesen, damit du sagen kannst, jetzt kann ich einen gebrochenen Arm heilen? Es ist nicht möglich, es wird nie passieren. Alles, was passiert ist, dass du merkst, dass du vollständig von ihm abhängig bist. Das wirst du finden, wenn du die Bibel studierst. Hoffentlich kommst du zu der Einsicht, dass er stark ist in deiner Schwäche. Du musst den Punkt erreichen, wo du sagst, ich bin so froh, im Königreich zu sein. Ich bin einfach froh, hier zu sein. Ich habe nicht verdient, hier zu sein, und doch bin ich jetzt hier. Kein Mensch hat mich hierher gebracht. Kein Mensch kann mich herauswerfen. Gott hat mich ausgewählt. Es ist alles okay. Jetzt lasst uns anderen Menschen helfen. Du musst deine Aufmerksamkeit von dir wegbekommen, damit Gott durch dich wirken kann. Wir wollen häufig noch stärker sein. Wir wollen noch mehr Glauben haben. Wir wollen noch mehr Gaben haben. Aber Gott sagt, nein, du musst einfach nur sterben. Und dann lass mich durch dich leben. Stirb einfach. Lass mich durch dich leben. Nicht mehr länger du lebst, sondern Christus lebt durch dich. Stirb einfach. Ist das nicht so? Wo waren wir? Paulus schreibt, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Du hast ihn angenommen, jetzt lebe in ihm. Handle wie er, sei wie er, lebe in ihm. Wenn du in den Weltraum gehst, musst du einen Raumanzug anziehen. Zieh Jesus an wie einen Raumanzug. Zieh ihn an und dann lauf herum, so wie er. Das sagte auch John Lake. Er sagte, es ist leichter, mich in den Glauben hineinzuhandeln, als es ist, mich in das Handeln hineinzuglauben. Smith Wigglesworth sagte, vielleicht fange ich im Fleisch an, aber ich höre im Geist auf. Er sagte auch, wenn mich der Geist nicht bewegt, dann bewege ich den Geist. Mit anderen Worten, fang einfach an. Und ich möchte euch sagen, und Gott ist mein Zeuge, eins bedauere ich in meinem Leben, nämlich, dass ich nicht schon eher angefangen habe. Das ist das Einzige, was ich bedauere. Es waren vielleicht 20 oder 30 Jahre, in denen ich nichts Neues gelernt habe. Alles, was ich erfuhr, hat nur das Alte bestätigt. Ich hätte also 20 Jahre eher anfangen können. Aber ich hatte nicht genug Vertrauen. Ich dachte, so einfach kann es doch gar nicht sein. Sonst würde doch jemand anders schon so handeln. Ich verstand irgendwann, so denkt jeder, der etwas Neues anfängt. Das ist der Grund, warum die erste Generation nie die Fülle einer Bewegung Gottes sieht, sondern erst die zweite Generation. Denn die erste Generation muss erst noch mit dieser ganz neuen Idee fertig werden, die gegen ihre Traditionen verstößt. Wenn jemand eine ungewohnte Idee bekommt, fragt er sich häufig, warum sollte gerade mir Gott diese Erkenntnis geben? Und warum sollte er nicht? Er ist ein Experte darin, Leute zu berufen, die ihr Leben vermasselt haben. Denn wenn du die Perfekten benutzt, dann denken die, Gott benutzt mich, weil ich perfekt bin. Stattdessen benutzt er diejenigen, die wissen, dass sie unwürdig sind. Gott benutzt mich, obwohl ich unwürdig bin. Und das verherrlicht Gott noch mehr. Und das Beste ist, die erste Generation erhält die neue Offenbarung, versteht es und glaubt es irgendwann. Aber sie tut sich sehr schwer, darauf zu handeln. Sie müssen diese neuen Erkenntnisse erst diskutieren und da ist noch viel Zweifel. Sie sehen also die Fülle des neuen Weges noch nicht. Und während sie noch überlegen, predigen sie schon der nächsten Generation. Die hört es jetzt von anderen Menschen und sagt sich, dann muss es also wahr sein. Und die machen sich jetzt auf und handeln darauf, als wäre es das Evangelium. Versteht ihr? Sie handeln darauf, als ob es wahr sei. Und es funktioniert. Denn sie glauben demjenigen, der es ihnen gesagt hat. Sie handeln im Glauben. Und weil sie im Glauben handeln, kann Gott mit ihnen arbeiten. Und dann passiert es. Aber die erste Generation handelt kaum auf ihre Erkenntnis. Denn sie kämpfen noch mit sich selbst. Sie stehen sich noch selber im Weg, wie es die Bibel sagt. Wir sollten an eine Stelle kommen, wo wir Gott vertrauen, dass er zu uns spricht. Das war es auch bei mir. Ich fing einfach an, weil ich nichts zu verlieren hatte. Wie in dem alten Janis Joplin-Song, Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, nichts mehr zu verlieren zu haben. Und so war es bei mir. Ich hatte nichts mehr, also hatte ich auch nichts mehr zu verlieren. Ich fing einfach an, machte Fehler, habe Verschiedenes versucht. Es war kein gerader Weg. Es war ziemlich chaotisch. Ich stellte fest, dass Gott mich trotzdem gebrauchte und fragte ihn, wie machst du das? Wie kannst du nur jemanden gebrauchen, der so verkorkst ist? Und vielleicht habt ihr mich das schon sagen gehört. Ich fragte ihn, weißt du nicht, was in meinem Leben los ist? Stört dich meine Sünde gar nicht? Und er sagte zu mir, doch, aber darum werde ich mich später kümmern. Ich dachte nur, Und kurz danach kam dieser unwiderstehliche Drang nach Heiligkeit über mich. Es brauchte seine Zeit, bis ich der Welt sterben konnte. Und er zeigte mir einige Dinge. Er zeigte mir einen Vorgarten, der voller Leute war. Sie trugen die verschiedensten Kleidungsstücke, überall aus der Welt. Sie hatten Schmerzen. Sie weinten. Sie brauchten Hilfe. Schafe ohne Hirten. Kranke ohne Doktor. Ich erinnere mich, wie ich rausging und kaum atmen konnte. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon mal gehört. Es war so eigenartig. Ich saß da und schaute mir das an und dachte nur, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht alle erreichen. Es sind zu viele. Es war, als stünde er direkt hinter mir. Und anscheinend ist er ca. 1,70 Meter groß. Er war genau hier. Nein, ich meine, er ist 1,73, ungefähr hier. Er sagte zu mir, jetzt verstehst du, warum ich die 12 und die 70 berufen habe. Weil er nicht alle Menschen erreichen konnte. Er brauchte Hilfe dabei. Und er liebte die Menschen so sehr, dass er bereit war, seine Kraft aufzuteilen. Er war bereit, darauf zu verzichten, der Einzige zu sein, der helfen konnte. Er musste nicht der Superstar sein, der ein ganzes Stadion füllt. Er nahm einfach 12 Männer und sagte ihnen, wenn ich mit euch fertig bin, dann werdet ihr so sein wie ich. Ihr werdet sogar noch Größeres tun als ich. Ich werde sehr stolz auf euch sein. Ihr macht euch keine Vorstellung. Und dann trainierte er sie und sandte sie in die Welt. Das war sein Herzenswunsch. Es ging nicht darum, wen er dafür ausgewählt hat. Manche denken, dass Gott sie wegen einer bestimmten Fähigkeit ausgesucht hat. Aber vielleicht war es nur, weil sie die einzigen waren, die bereit waren, als Gott jemanden suchte. Auch dich kann er verwenden. Weil er sie liebte, liebt er auch dich. Und er möchte, dass du weißt, wie sich das anfühlt, die Hand auf einen Kranken zu legen und zu sehen, wie es ihm besser geht. Die Hand auf einen Toten zu legen und zu sehen, wie er aufsteht. Es gibt kein vergleichbares Erlebnis. Du siehst so wunderbare Dinge, dass du manchmal nicht weißt, ob du sie selber glauben kannst. Bei einem Toten, der wieder aufsteht, und so denken alle, die ich fragte und die es erlebt haben, ist der erste Gedanke, war er wirklich tot? Die gleichen Gedanken. War diese Person wirklich tot? Wie tot war er eigentlich? Wie lange war er tot? Glaubst du wirklich, das ist wichtig? Um wieder auf diesen Text zurückzukommen. Paulus schreibt, ihr habt Christus, den Herrn, empfangen, also wandelt in ihm. Legt ihn als Raumanzug an, denn jeder, der auf Christus getauft ist, hat Christus angezogen. Soll der Teufel auf euch schauen und Jesus sehen? Ihr denkt, ihr müsst vor dem Teufel wegrennen. Du musst nicht mehr wegrennen. Du musst nur Jesus anziehen und in ihm leben. Wenn du das tust, wird Satan vor dir fliehen. Wenn ihr vor ihm wegrennt, ist es wie bei einem Hund. Wenn du vor einem Hund wegläufst, dann wird er dir hinterherlaufen und dich jagen. Wenn du stattdessen auf ihn zuläufst, wird er in der Regel vor dir fliehen. Manchmal bleibt er stehen, aber in der Regel läuft er weg. Aber sehr selten wird er dich angreifen, wenn du auf ihn zuläufst. Und der Teufel ist genauso. Und besonders dann, wenn du Jesus anziehst. Denn was den Teufel betrifft, bist du er. Und er ist du. Streck nur nicht den Kopf raus und fragt, ist er schon weg? Dann sagt der Teufel, jetzt verstehe ich. Du musst einfach in Jesus verborgen bleiben. Lass ihn durch dich sprechen und du sprichst durch ihn. Du fragst, wie geht das? Ich weiß es auch nicht. Es geht einfach. Er ist in dir und du bist in ihm. Und der Vater ist in dir und du bist in dem Vater. Es ist, wie ich schon sagte, wie das Hütchenspiel. Oh, da ist Gott und da ist Jesus. Irgendwann hört der Teufel auf, unter die Hütchen schauen zu wollen, denn er weiß nicht mehr, wen er dort antreffen wird. Er möchte auf keinen Fall Jesus antreffen, denn er erinnert sich noch an seine letzten Prügel. Okay, ich muss euch in die Pause schicken.